Bernd? Gut. Wir wollen dann jetzt mal los. Gut, gut. Ich komme nur mit. Sag mal, gehen wir jetzt eigentlich zu so einem richtigen Drogenhändler? Ja. Ich habe ja mal gehört, in Holland, da kannst du das Zeug auf der Speisekarte wie Kaffee und Kuchen bestellen. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Ach, das ist ja entspannt, wa? Da hat man nicht allzu viel Ärger und hat mehr Spaß. Wieso, was hast du denn hier für einen Ärger? Naja, wegen bitte mit die Loyalität würde ich doch mal sein. Ach so. Der große Vorteil ist, dass sie sich die ganze Strafverfolgung sparen in Holland. Verstehe. Deutschland ist ein so reiches Land, oder? Im Gegensatz zum Neuköllner Durchschnittseinwohner. Verdammt. Jürgen! Na, aber was hallo! Was bist du denn auf einmal? Das ist ja eine Überraschung. Ja. Wir kommen gerade aus dem Halli-Jalli. Ich bin gewundert, wo du gestern geblieben bist. Gestern? Da war ich verhindert. Ja, wir mussten da schnell weg. So sieht's aus. Ich konnte nicht Tschüss sagen. Wir mussten quasi flüchten und dann in so ein Literaturcafé und dann ging da halt zu Bruch und dann sind wir wieder nach Hause. Ja, aber dann war schon Mittag. Genau. Ist ja auch egal, wollt ihr einen Kaffee? Kaffee? Ja, ich weiß nicht. I'm not quite sure. Uns geht's ja eigentlich eher ums Rauchen. Genau. Ja, zum Rauchen dann aber bitte auf den Balkon gehen. Wieso nur auf den Balkon? Auf den Balkon rauchen gehen. Wegen der Gardinen. Außerdem meint die doch mit Rauchen vor und allem. Das Kind? Das Kind schläft schon. So, die Uhrzeit schläft doch kein vernünftiges Kind. Warum schläfst du denn da nicht? Wo ist denn der Balkon? Ich würde tatsächlich gerne eine rauchen. Na, hinter der Gardine natürlich. Komm, wir gehen erstmal hier noch rauchen. Okay. Da machst du dich jetzt hier total einfach vom Acker? Kannst du mitkommen. Sag mal, ich hab das jetzt irgendwie noch nicht so richtig mitgekriegt, Jürgen. Was? Was hast denn du jetzt nicht richtig? Ich meine, wie sieht denn das jetzt nur aus hier mit Yvonne und dir? Frag mich nicht. Ich hatte ja vermutet, du siehst sie als Geliebte irgendwie oder so. Das ist unwahrscheinlich, weil ich auf den Hof blicke. Sie drin in der Wohnung ist? Mhm. Hm. Na, vielleicht kommt sie ja noch mal raus. Ja, ja, ja, ja. Vielleicht muss sie ja noch Wäsche aufhängen oder so. Oder Teppich klopfen. Ja, genau. Ja. Tja. Dann trinke ich mal noch einen Schluck von meinem köstlichen Cappuccino? Was ist denn den her? Hast du nicht gesehen, der stand da vorne auf dem Tisch. Hat den Yvonne gemacht. Der würde ich doch mal annehmen. Das ist selten bei Frauen. Was, dass sie Cappuccino machen? Ja. Mein Kumpel hatte mal eine, die konnte so eine Latte Macchiato. Das ist manchmal auch wie kiffen. Ach, ehrlich? Ja. Klar, weil sie da was drin gemacht hat im Cappuccino, schätze ich. Ach so. Das ist total sympathisch. Total sympathisch. Naja. Also in erster Linie sympathisch und darauf gründete dann in gewisser Weise so eine gewisse erotische Ausstrahlung. Verstehe weitere Zusammenhänge. Als wir vorhin die Treppe hochgegangen sind, habe ich mich anders gefühlt. Mhm. Wieso, als wir die Treppe hochgegangen sind? Naja, vorhin. Hast du schon mal jemanden gesehen, der die Treppe hochrollt? Wieso jetzt hochrollt? Ich wollte nur sagen, dass es mir anders geht. Du setzt da mal schön erstmal hin, Herzchen. Weitersehen. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den Frauen. Ach ja, und dass nicht alle Frauen gleich sind, stimmt's? Kann sein. Warum nicht? Frauen können jetzt auch zum Bund, oder? Aber da haben sie dann andere Uniformen wegen der Oberweite. Aber sag mal, kann es sein, dass sie die Oberweiten auch zurückgehen? Die meisten Frauen klagen ja darüber, dass sie abnehmen müssten. Ich esse zu viel und rauche zu wenig, so in der Art. Was haben sie denn alle in 17 Jahren gemacht, als die Model zu dünne wurden? Die kifft. So sieht's aus. Jürgen? Ja? Jürgen, es geht mir total auf den Sack, dass du immer so viel rauchen musst. Willst du nicht mal ein paar Kekse essen? Nee. Da komm wenigstens rein und hilf mir beim Teig kneten. Außerdem, wenn Frauen sagen, hilf mir auf den Sack, dann kribbelt's bei mir in Eierstöcken. Komm, rück da mal auf, trink lieber noch einen hier. Genau. Gibt's da nicht. Oh, ein für dich? Ist das ein Service? Ja. Was ist der für ein Service? Warte mal, was der bringt. Lasst es euch schmecken. Denkst du, das ist eine Nachricht? Der kann nur Nachrichten vorlesen. Denkst du? Nachrichten? Ja. Der kann Cappuccino kochen vom Feinsten. So. Und dann legt der echt noch so ein Stückchen Schokolade dazu. Der soll doch von Yvonne denn das soll mir mal jetzt in meine süße Zuckerschnute reinstecken. Fällt mir ein, sag mal, Bernd, wolltest du nicht längst bei Fritz Nachrichten gelesen haben? Mhm. Ach so, stimmt ja. Vielleicht sollten wir dann bald mal los. Ich habe allerdings noch gar nicht geschlafen. Wir hatten eigentlich Italien gegen Korea gespielt. Ich nicht. Hast du eben mal nicht geschlafen? Kommt man da überhaupt hin? Nach Korea? Hm. Korea weiß ich selber, da kann man hinfliegen. Zu Fritz? Hm. Also ich fahre meistens mit der Bahn. Mit der Bahn? Ist das nicht ein bisschen uncool? Ja, der reist erste Klasse sein, mit der ohne Bahn Bahncard. Zu fahren. Wie bitte, was hast du gesagt? Der reist erste Klasse, sag ich, ohne Bahncard. Stimmt doch überhaupt gar nicht. Ohne Bahncard käme bei mir ja nicht in Frage. Mit Tüssen, die keine Bahncard haben, willst du nicht verkehren. Ich kenne überhaupt ja keine Leute, die keine Bahncard haben. Naja, ja, aber wenn du in Brandenburg wohnst. Fahr doch mal mit der S-Bahn, da braucht man überhaupt keine Bahncard. Ohne Bahncard. Mit der S-Bahn nach Potsdam? Ja, logisch, das geht ruckzuck. Von Brandenburg? Quatsch, von hier natürlich. Und von euch? Von Wedding, da musst du erstmal nach Lichtenberg kommen. Wieso Wedding? Prenzlauer Berg. Ich denke, du wohnst in Steglitz. Ja, wie man bei Lewandowski praktisch ich um nicht die Ecke? Durch. Ist ja auch egal, jedenfalls fährt man am besten mit der S-Bahn dahin. Potsdam? Ich hab den Cappuccino ausgetrunken, von mir aus können wir gleich los. Ja. Okay.